Okay. Father in heaven, thank you for this this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. By the way, I would like to go into that October competition. Ich würde gerne im Oktober an diesem Weltschießen teilnehmen. But the finals are on Sunday. Aber die Endrunde ist schon am Sonntag. So I'm looking for a guest speaker. Ist am Sonntag, deswegen suche ich nach einem Gastredner. Okay. Just teasing. Ein Scherz. All right, Matthew chapter 5. Matthäus Kapitel 5. Let's continue with the Sermon on the Mount. Wir machen weiter mit der Bergpredigt. Verse 27. Vers 27. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich. Quicken us with your spirit. Erfrische uns durch deinen Geist. I ask in Jesus' name. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, you have heard that it was said, do not commit adultery. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Now, thou shalt not commit adultery is the seventh commandment. Du sollst nicht die Ehe brechen, das ist das siebente Gebot. The sixth one is thou shalt not murder. Das sechste ist, du sollst nicht töten. The eighth is thou shalt not steal. Das achte ist, du sollst nicht stehlen. And adultery was considered stealing. Und Ehebruch wurde als Diebstahl angesehen. Even more than it was considered something impure. Noch mehr, als dass es als etwas Unreines betrachtet wurde. According to Jewish tradition. Gemäß der jüdischen Tradition. Of course it was impure. Natürlich war es unrein. But more than anything, you were stealing something that didn't belong to you. Aber mehr als alles war es ein Diebstahl von etwas, was dir nicht gehört hat. Look at verse 29. Schaut euch Vers 29 an. If your right eye causes you to sin, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, gouge it out and throw it away. So reiß es aus und wirf es von dir. It doesn't say just gouge it out. Da steht nicht nur, reiß es aus. It says, gouge it out, pick it up and throw it away. Es steht, reiß es aus, nimm es und schmeiß es weg. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into Gehenna. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. The word Hölle, hell, is Gehenna. Dieses Wort Hölle ist Gehenna. That's the lake of fire in Revelation 20. Das ist der Feuersee in Offenbarung 20. That is the final destination for the ungodly. Das ist der endgültige Bestimmungsort für die Gottlosen. Verse 30. And if your right hand causes you to sin, Vers 30. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, cut it off. So hau sie ab. And throw it away. Und wirf sie von dir. Don't just cut it off and leave it there. Pick it up and throw it away. Schneide sie nicht nur einfach ab und lass sie liegen, sondern nimm sie und wirf sie weg. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into Gehenna. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. It's pretty serious text here. Das ist ein sehr ernster Text hier. What could the Lord possibly be saying? Was könnte der Herr damit gesagt haben? There have been people who have cut off their hand. Es hat schon Leute gegeben, die sich die Hand abgehackt haben. And possibly poked out their eye. Und möglicherweise auch sich die Augen ausgestochen haben. Now, I'm going to read a verse from Colossians 2, but you don't have to turn there. Ich lese einen Vers aus dem zweiten Kolosser, aber ihr müsst da nicht hinblättern. And this is the Apostle Paul arguing actually the opposite. Und hier vertritt der Apostel Paulus die gegenteilige Meinung. And he says this. Und er sagt folgendes. In verse 23. In Vers 23. Such regulations indeed have an appearance of wisdom. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit. With their self-imposed worship. In eigenwilligem Gottesdienst. Their false humility. Und in Demut, in falscher Demut. And their harsh treatment of the body. Und im Nichtverschonen des Leibes. But they lack any value in restraining sensual indulgence. Dient aber nicht zur Befriedigung oder zur Beschränkung des Fleisches. So, Paul says that even if you cut your hand off, Paulus sagt, selbst wenn du deine Hand abhackst, even if you poked both eyes out, selbst wenn du dir beide Augen ausstechen and würdest, castrated yourself, wenn du dich kastrieren würdest, it wouldn't do anything anyway. Das würde sowieso nichts nützen. So then what is the Lord saying here? So was sagt hier der Herr? Does he really want us to poke our eye out? Will er wirklich, dass wir uns die Augen ausstechen? Does he really want us to cut our hands off? Will er wirklich, dass wir uns die Hände abschneiden? Let's think about what the sin of all sins is. Denken wir darüber nach, was die größte Sünde aller Sünden ist. What is the sin that puts people in the lake of fire forever and ever and ever and ever and ever and ever? Was ist die Sünde, die die Menschen in die Hölle bringt, für immer und ewig, in alle Ewigkeit und in alle Ewigkeit? What is the one sin that God can do nothing about? Was ist diese eine Sünde, gegen die Gott nichts tun kann? It is the sin of denial. Es ist die Sünde der Verleugnung. I can sin against Christ. Ich kann gegen Christus sündigen. In Matthew chapter 12. In Matthäus Kapitel 12. I can blaspheme the Son of Man. Ich kann den Sohn, den Menschensohn lästern. And it can be forgiven. Und es kann mir vergeben werden. But blaspheme the Holy Spirit. Aber den Heiligen Geist zu lästern. And it cannot be forgiven. Das kann nicht vergeben werden. Why? Warum? Because the Holy Spirit is the one who convicts me of sins. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der mich der Sünde überführt. And to deny the Holy Spirit. Und wenn ich den Heiligen Geist verleugne, is to cut myself off of all hope. Dann beraube ich mich selbst aller Hoffnung. Denial. Die Verleugnung. Denial das Bestreiten. That I am a sinner. Das Leugnen, dass ich ein Sünder bin. John chapter 9, Jesus healed the blind man. In Johannes 9 hat Jesus den Blinden geheilt. Then the blind man came back and found the Lord. Und der Blinde ist dann zum Herrn or zurückgekommen. Actually, vice versa. The Lord Oder found the blind man. Es war eigentlich umgekehrt. Der Herr hat den Blinden gefunden. Started talking to him. Hat mit ihm zu sprechen begonnen. And then the Lord said, und dann sagte der at Herr, the end of the chapter, am Ende des Kapitels, I've come that the blind may see. Ich bin gekommen, damit die Blinden sehend werden. And that the seeing may be blind. Und damit die Sehenden blind werden. And it says, and some of the Pharisees overheard him. Und einige der Pharisäer haben das zufällig mit angehört. And they said, so what? Now, we're blind? Und sie haben gesagt, was soll das? Soll das heißen, dass wir blind sind? And he says, because you say you see. Und er sagte, weil ihr behauptet, dass ihr seht. Your sin remains. Deswegen bleibt eure Sünde auf they euch. They were living in denial. Weil sie in der Verleugnung gelebt haben. Now this sin puts people in Gehenna forever. Diese Sünde bringt die Menschen für die ganze Ewigkeit and in die Hölle. It neutralizes the church. Und sie macht die Gemeinde unwirksam. Denial is our greatest enemy. Das Leugnen, die Verleugnung ist unser größter Feind. Because God has a remedy for all of our sins. Denn Gott hat ein Heilmittel für alle unsere Sünden. But he cannot deal with a sin that we deny exists. Aber er kann keine Sünde beseitigen, von der wir, die wir leugnen, dass sie überhaupt existiert. Now go back to the text. You have heard that it is said, do not commit adultery. Gehen wir wieder zum Text zurück. Euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht Ehebruch begehen. Adultery is a sin. Der Ehebruch ist eine Sünde. But the sin of all sins is denial. Aber die Sünde aller Sünden, die größte Sünde ist das Leugnen. And we deny, und wir leugnen, that we are sinning, dass wir sünden, because sündigen, that sin is at the center of our life. Weil diese Sünde im Mittelpunkt unseres Lebens steht. It's very important to us. Sie ist sehr wichtig für uns. When God is at the center of our life, wenn Gott im Zentrum unseres Lebens steht, sins lose their power. Dann verlieren die Sünden ihre Macht. When we live in denial, wenn wir aber in diesem Leugnen it leben, proves that Christ or God is not at the center of our life. Dann beweist das, dass Christus oder Gott nicht im Zentrum unseres Lebens steht. I'll come right back to this in a moment. Don't let me forget that. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Lass mich das nicht vergessen. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully, aber ich sage euch, dass jeder eine Frau begehrlich ansieht, and it's repeated action, you keep doing it, und der das wiederholt tut, der das immer wieder tut, and you do it purposely, und du machst das ganz bewusst. And many commentators believe that the intention is to seduce the woman. Und viele Kommentatoren meinen, dass das in der Absicht geschieht, die Frau zu verführen. And if you continue in this, und wenn du damit weitermachst, there's no difference between this and adultery. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen dem und dem tatsächlichen Ehebruch. You are stealing someone's, the affection of someone's wife. Du stiehlst die Zuneigung von einer Frau, die jemand anderem gehört. You are flirting with someone you should not be flirting with. Du flirtest mit jemandem, mit dem du nicht flirten solltest. You are stealing their focus, their attention, their emotion. Du stiehlst ihre Gefühle, ihre Aufmerksamkeit und dass der andere im Mittelpunkt steht. Now, why does he say, if your hand offends you, cut it off? Warum sagt er, wenn deine Hand dir Anstoß bereitet, schneide sie ab? Could it be because of denial? Könnte es sein wegen des Leugnens? You're living in adultery. Du lebst im Ehebruch. I am not. Nein, tu ich nicht. You are constantly flirting. Du flirtest ständig. With people who are not your wife. Mit Frauen, die nicht deine eigene Frau sind. You are making eyes. Du machst ihnen schöne Augen. You are embracing them in a strange way. Du umarmst sie auf seltsame Art und Weise. You are sending vibrations. Du sendest diese Signale. You're looking them up and down. Du musterst sie mit deinen Augen. That's not true. It's not true. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. You have a problem. Du hast ein Problem. God can help you. Gott kann dir helfen. Your problem is in the heart. Dein Problem ist im Herzen. It's not true. Stimmt nicht. I don't have a heart problem. Ich habe kein Problem im Herzen. God is the center of my life. Gott ist im Zentrum meines Lebens. Really? Wirklich? So if God is the center of your life and you're doing this, wenn also Gott das Zentrum deines Lebens ist und du das machst, I guess there's only one solution. Ich glaube, da gibt's nur eine Lösung. It's not your heart. Das Problem ist ja nicht dein Herz. Must be your eye. Es müssen deine Augen sein. The problem's got to be in your physical eye. Das Problem muss in deinen Augen liegen. When you were born with an adulterous physical eye. Als du geboren wurdest, da wurdest du mit einem ehebrecherischen Auge geboren. So, I think you should pluck your eye out. Ich glaube, du solltest dir das Auge ausreißen. If the problem lies in the eye. Wenn das Problem im Auge liegt. It's not in my eye. Nein, es ist nicht in meinem Auge. Then where is it in your hand? Wo ist es dann in deiner Hand? I saw the way you were embracing that person. Ich habe gesehen, wie du diese Frau umarmt hast. I saw where your hand went. Ich habe gesehen, wo du deine Hand hingetan hast. You have an independent hand. Du hast eine unabhängige Hand. It does not submit to your heart. That's after God. Die ordnet sich nicht deinem Herzen unter, dass Gott nachfolgen will. I think you should cut your hand off. Ich glaube, du solltest dir die Hand abhacken. Denial. Leugnung. People who deny that there's a heart problem. Leute, die leugnen, dass sie ein Herzensproblem haben. God wants to be at the center of our life. Gott möchte im Zentrum unseres Lebens sein. In everything we do. In allem, was wir tun. Now it's interesting that the word sin, es ist so interessant, dass das Wort Sünde, means to miss the mark. Das bedeutet, das Ziel verfehlen. As in archery. Wie beim Bogenschießen. To miss the mark. Das Ziel verfehlen. And what I've realized more and more, und was ich immer mehr erkannt habe, that it's not me missing the mark in what I do. Es ist nicht so sehr, dass ich das Ziel verfehle in dem, was ich tue. I tried to love someone and I missed the mark. Ach, ich habe versucht, jemanden zu lieben und ich habe es nicht geschafft. Ich habe mein Ziel verfehlt. I tried to be a good husband and I missed the mark. Ich habe versucht, ein guter Ehemann zu sein und ich habe das Ziel verfehlt. You know, I wanted to buy this present for our 25th anniversary and I bought one. Und ich wollte dieses Geschenk kaufen für unseren 25. Jahrestag und It kind of missed the mark. Ich habe was gekauft, aber das hat das Ziel verfehlt. I'm always missing the mark. Irgendwie verfehle ich immer das Ziel. I wanted to preach this wonderful message. Ich wollte diese tolle Predigt predigen. And it missed the mark. Aber ich habe das Ziel verfehlt. Is that what it's talking about? Ist davon die Rede? It might be in some respect. In gewisser Hinsicht vielleicht. But what it's really talking about Aber wovon hier wirklich die is Rede that ist, we miss the mark in putting God in the center of our life. Ist, dass wir das Ziel verfehlen, in dem Sinne, dass wir Gott im Zentrum unseres Lebens haben. And when our heart is fixed on God, und wenn unser Herz auf Gott konzentriert ist, as the very center of everything we do, als den alleinigen Mittelpunkt von allem, was wir tun, then everything else falls into place. Dann wird alles andere den richtigen Stellenwert bekommen. Then sins can be easily remedied. Dann kann man der Sünde leicht abhelfen. Then I can easily say, I failed there, I failed there. Dann kann ich leicht sagen, ich habe da versagt und dort God versagt. Forgive me. Gott, vergib mir. I can learn from it, I can grow. Ich kann daraus etwas lernen, ich kann wachsen. I can be humbled by it. Ich lasse mich davon demütigen. And I can grow in grace and knowledge. Und ich kann wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Because God is at the center. Weil Gott im Mittelpunkt steht. But what I realized with shooting a bow, aber was ich erkannt habe beim Bogenschießen, you can get really good really fast. Du kannst ganz schnell ziemlich gut werden. And I was shooting with this guy and und ich habe zusammen mit diesem Mann geschossen. I thought I would have a little fun. Und ich habe mir gedacht, ich werde ein bisschen Because Spaß haben. The first target we shot at, weil das erste Ziel, auf das wir geschossen haben, he said, haben, let's move up because of Rob. Er hat gesagt, gehen wir näher hin wegen Rob. He said, because of Pastor Rob, he called me. Er hat gesagt, wegen Pastor Rob. He doesn't even know what pastor means. He just thinks it's like Pastor Rob. It's like this big name. Pastor Rob. Er weiß eigentlich gar nicht, was Pastor heißt. Er glaubt, das ist einfach mein Name, Pastor that's Rob. That's how Eric introduced me as. Weil mich Eric so there's der Pastor Rob. Vorgestellt hat. And this guy just said, he thinks it's like some Italian name or something. Pastor Rob. Und er glaubt vielleicht, so, das ist irgendein italienischer Name, he said, Pastor Rob. He said, let's go a little forward, a little up because of Pastor Rob. And I said, no, just shoot normal. Just und shoot ich normal. Gesagt, nein, nicht and he says, okay, you shoot first. Und gesagt, du schießt zuerst. Now, when I was in the States, als ich in Amerika war, I went to a bow club. Da bin ich zu einem Bogenschießclub gegangen. And I was shooting at this target. Und ich habe auf dieses Ziel geschossen. And I was trying to hit this yellow mark about the size of a cup. Und this ich yellow versucht, circle. Diesen gelben Kreis zu treffen, der so groß war wie ein Glaszirkel. And I was having a hard time. Und das war ziemlich schwer. And there was this kid next to me. Und neben mir stand da so ein junger Bursch. Who was hitting these dots the size of raisins. Und der hat so Ziele getroffen von der Größe einer Rosine. Every time. Jedes Mal. And he never missed. Und er hat nicht einmal daneben getroffen. And I was looking at him shooting and I was looking at me shooting and I thought. Und ich habe ihm zugeschaut und mir selbst zugeschaut und habe mir gedacht. So I stepped back a little bit and just kind of watched him. Und dann bin ich ein bisschen zurückgegangen und habe ihm zugeschaut. Every time he hit the dot. Every time. Und jedes Mal hat er ins Schwarze getroffen. I looked at the guy who owned the club. Und ich habe zu dem Mann hingeschaut, dem like, der Club gehört hat. What's with this guy? Und habe mir gedacht, was ist mit dem he los? Says he's good, huh? Der hat gesagt, der ist wirklich gut, oder? He said, yeah, he's pretty good. Und ich habe gesagt, ja, ziemlich. He says he's the world champion. Und er sagt, das ist der Weltmeister. For youth. Der Jugendweltmeister. He just won the world championship, I think it was in Las Vegas. Somewhere. Er hatte gerade die Jugendweltmeisterschaft in Las Vegas gewonnen oder in Nashville. So I'm thinking, weiß ich nicht mehr oh, this genau is cool. So I step back up. Ich habe mir gedacht, das ist cool. Und I said, hey, can you watch me for a second, see if I'm doing wrong? Und dann habe ich ihn gebeten, kannst du mir bitte eine Minute zuschauen und mir sagen, was ich falsch mache? He told me a couple things. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben. And then he said this. Und dann sagte er, let me tell you the best advice. Den besten Rat, den ich dir geben kann. 45% of shooting. 45% aller Schüsse. 45% of shooting a bow. Des Bogenschießens. Is relax. Das ist, liegt in der Entspannung. Drop your shoulders and relax. Lass deine Schultern fallen und entspann dich. 45% und die anderen 45% is know you can hit that target. Du musst wissen, dass du das Ziel treffen kannst. 10% is practice. Und 10% ist Übung. So I'm standing there with this 11-time champion. Also ich stehe da mit diesem elffachen Meister. And I said, you shoot first. Und ich sagte, du schießt zuerst. And then I'm going to use your arrow as the target. Und dann werde ich deinen Pfeil als Ziel verwenden. So he shoots. Er schießt. And then I said, do you mind if I hit your arrow? Und dann habe ich gesagt, magst du dir was aus, wenn ich deinen Pfeil treffe? And he says, if you can split it, if you want. Und er hat gesagt, du kannst ihn in zwei schießen, wenn du kannst. If you want to be Robin Hood. Wenn du Robin Hood sein willst. So, thinking of what this young kid told me, und ich habe daran gedacht, was mir dieser junge Bursch gesagt hat. I just believed I could hit his arrow. Und ich habe geglaubt, dass ich seinen Pfeil treffen kann. And I hit it. Und ich habe ihn getroffen. I was lucky, but I hit it. Ich hatte Glück, aber ich habe getroffen. And I realized more and more, und ich habe immer mehr erkannt, the concentration level it takes. Wie viel Konzentration das erfordert. Number one, relax. Erstens, like the kid said. Entspann dich, wie dieser Bursch gesagt hat. Number two, be confident. Zweitens, sei zuversichtlich. Number three, practice. Drittens, übe. I just shoot 18 arrows every day in my living room. Ich schieße nur 18 Pfeile jeden Tag im Wohnzimmer. And most of it is just for the muscles in my shoulders. Und das meiste tue ich für die Muskeln in meinen Schultern. And just a smooth release. Und einfach, dass ich glatt loslassen kann. So I don't jerk my arm. Damit ich den Arm nicht verreiße. That's all. Das ist alles. And the parallel to this text, und die Parallele zu diesem Text, is that it takes the same kind of discipline to put the Lord at the center. Ist, dass es die gleiche Art von Disziplin erfordert, um den Herrn in den Mittelpunkt zu stellen. We want to hit the target. Wir möchten das Ziel treffen. That means we want the Lord at the center of our life. Das heißt, wir möchten den Herrn im Mittelpunkt unseres Lebens. He's not just there automatically. Er ist nicht einfach automatisch da. Look at Colossians chapter 3. Schaut euch Kolosser Kapitel 3 an. After Paul says that dealing harshly with your body does nothing. Nachdem Paulus sagt, dass das Nichtverschonen des Körpers nichts bewirkt, he gives the solution. Gibt er hier die Lösung. In the next chapter. Im nächsten Kapitel. Chapter 3, verse 1. Kapitel 3, Vers 1. Since then you have been raised with Christ. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, set your hearts. So sucht, on the things above. So sucht, was droben ist. In my Bible it says, set your heart. So richtet euer Herz auf das, was droben ist. Where Christ is seated. Wo Christus sitzt. At the right hand of God. Zur Rechten Gottes. We could almost say, set your sight. You know, when you shoot, there's a little like sight. It's, you line it up with the target. Wir könnten fast sagen, dass du dein Visier auf das Ziel richtest. You set your sight on Christ. Richte dein Visier auf Christus. But you have to practice. Aber du musst üben. And the interesting thing is, when you're holding this bow, that thing is just moving everywhere. Like, und das Interessante ist, wenn du den Bogen hältst, dann bewegt sich dieses Ding and überall to, hin. To imagine that you're going to hit this little target 50 meters away. Und sich vorzustellen, dass du dieses winzige Ziel treffen wirst, das 50 Meter weg ist. And if your hand sways just a little bit to the left, by the time it gets there, it misses the target by 50 centimeters. Und wenn deine Hand nur ein bisschen zum nach links abrückt, dann wird, wenn der Pfeil das Ziel trifft oder zum Ziel kommt, wird das schon 50 Zentimeter Distanz sein. And practicing to hold your hand steady. Und zu üben, deine Hand still zu halten. And even then it's still moving. Und trotzdem bewegt sich das noch immer. And then to anticipate when you cross that point, you let it go. Und vorauszuschauen, wenn du diesen Punkt kreuzt, dann lässt du los. It's the same thing with the Lord. Genauso ist es mit dem Herrn. Every single day. Jeden einzelnen we Tag. We can be so careless. Wir können so achtlos sein. To not take a few minutes. Und uns nicht ein paar Minuten Zeit nehmen. And prepare ourselves to be with God. Und uns vorbereiten, mit Gott zu sein. To discipline ourselves. Uns zu disziplinieren. First, just relax. Erstens, entspann dich einfach. It's not me, it's him. Nicht du musst es machen, sondern es kommt auf it's ihn an. It's not me, it's the bow. nicht, es kommt nicht auf mich an, sondern auf den Bogen. What they teach you is don't grab the bow. Sie lernen einen, halt nicht den Bogen don't so fest. Don't grab it. Packe nicht just so fest. Let it sit in your hand. Open your hand. Mach deine Hand auf und lass ihn einfach dort liegen. And the guy said to me, I want you to shoot 50 times and just let the bow fall right out of your hand. Und der Mann hat gesagt, ich möchte, dass du 50 Mal schießt und lass den Bogen einfach aus deiner Hand fallen. I want you to find a target. I want you to pull back, close your eyes. Zieh die Zähne zurück, mach die Augen zu. Aim at the target, then close your eyes. Ziele auf das Ziel, mach die Augen zu. Pull the trigger back real slow and let the bow fall right out of your hand. Und zieh zurück und lass den Bogen aus deiner Hand fallen. Now it has a strap so it doesn't hit the ground. Und der hat so einen Riemen, damit er nicht auf den Boden fällt. But this is how relaxed they want you to be. Aber so entspannt soll man sein. Let the bow do the work. Lass den Bogen die Arbeit machen. And it's the same thing with God. When we meet with the Lord, und es ist genauso mit Gott, wenn wir dem Herrn begegnen. He is the one who is doing the work. Er ist derjenige, der die Arbeit tut. He is the one who's going to initiate to us. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift uns gegenüber. I'm not going to work to find something in the Bible. Ich werde mich nicht anstrengen, um etwas in der Bibel zu finden. God is working to reveal something to me. Sondern Gott arbeitet daran, mir etwas zu offenbaren. Zweitens, wenn ich die Absicht habe, Gott jeden Tag zu begegnen, dann muss ich zuversichtlich sein, dass Gott jeden Tag dort He sein will. Wird. Und er wird dort And if sein. I doubt, I will receive nothing from the Lord. Und wenn ich zweifle, dann werde ich nichts empfangen vom In Herrn. James chapter 1. In Jakobus Kapitel 1. And then that 10%. Und diese anderen 10%. Pick up the bow and shoot it. Just keep shooting more arrows. Nimm den Bogen und schieße einfach. Schieß immer mehr Pfeile ab. And that means like, you know, it's 1:45 in the evening. You came home late. Und das heißt, es ist eine Viertel vor zwei am Abend. Du bist You're on a business trip. Spät nach Hause gekommen. You're so tired. Du warst auf Geschäftsreise. Du bist so müde. Du schleppst dich nach Hause. Put your suitcase down. Stellst deinen Aktenkoffer wash auf die Erde, wasch dir das Gesicht, deine Frau schläft schon, brush your teeth. Putze die Zähne, look in the mirror. Schaust dich in den Spiegel, it's been a long day. War ein langer Tag, gonna go right to sleep. Ich gehe sofort schlafen, nein, nein, You're gonna shoot 18 arrows. Du musst noch 18 Mal schießen, at least 6. Oder zumindest 6, on a long day, 6 arrows. An einem langen Tag that means I'm going to go sit in a chair and I'm just going to pick up my Bible by faith. Das heißt, ich setze mich auf einen Sessel, ich nehme im Glauben meine Bibel zur Hand. If it was 1:30, wenn es 1:30 wäre, you would say, oh, it's too late. Dann würdest du sagen, oh, es ist zu spät. If it was 1:00, wenn es 1 Uhr wäre, you'd say it was too late. Würdest du sagen, if es it ist was 12:30, you'd say it was too late. Wenn es nur 12:30 wäre, würdest du sagen, es ist zu spät. We just have to make believe that it's 15 minutes later. Aber wir müssen einfach nur uns vormachen, dass es 15 Minuten später ist. Oh, it's already 2:00. Ach, es ist schon 2 Uhr. I have to go to sleep. Ich muss jetzt schlafen. No, it's not. It's 1:45. Nein, ist es nicht. Es ist erst 3:45. You still have 15 minutes. Du hast noch 15 Minuten. To get along with the Lord. Um allein zu sein mit dem Herrn. Godliness is a discipline. Gottseligkeit ist eine Disziplin. But it's only 10% of the whole picture. Aber das ist nur 10% vom Ganzen. And if we really want to hit the mark, und wenn wir wirklich das Ziel treffen möchten, that God is in the middle, dass Gott im Mittelpunkt steht, we gotta practice every day. Dann müssen wir jeden Tag üben und trainieren. A little bit. Nur ein kleines But bisschen. It's gotta be every day. Aber es muss jeden Tag sein. And this is Oh, we never read the text, did we? Colossians chapter 3. Yes, set your affections on the things above. Just let me read it. Richtet eure Zuneigung auf das, was And droben we'll close. Ist. Look, watch. Colossians 3. Kolosser 3. Set your hearts on the things above where Christ is seated at the right hand of God. Sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Set your minds on the things above. Sind auf das, was oben ist. Not on earthly things. nicht auf das, was auf der Erde ist. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. When Christ, who is your life, appears, wenn Christus euer Leben geoffenbart then you also will appear with him in glory. Dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Watch this last part and we'll close. Schaut euch diesen letzten Teil an. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Sexual immorality. Unzucht. Impurity. Unreinheit. Lust. Leidenschaft. Evil desires. Böse Begierde. And greed. Und Habsucht. Watch this. Which is idolatry? Und passt jetzt auf, die Götzendienst ist. What is it saying? Was heißt das? All these things take the place of God. Alle Dinge nehmen die Stelle Gottes ein. We're missing the mark. Wir verfehlen das Ziel. We live in denial. Wir leben in der Verleugnung. No, they don't. No, they don't. Nein, das tun sie nicht. God's in the middle. Gott ist im Mittelpunkt. Then where's the struggle? Dann wo ist der Kampf? If God was in the middle, wenn Gott im Mittelpunkt wäre, these things would lose their power. Dann würden diese Dinge ihre Macht verlieren. But this is where raw honesty comes in. Aber hier müssen wir wirklich ganz ehrlich sein. Gott, I have a problem. Ich habe ein Problem. I think I'm living in idolatry. Ich glaube, ich lebe im Götzendienst. I was walking out in with my wife for our 25th anniversary. Ich bin mit meiner Frau zu unserem 25-jährigen Hochzeitstag ausgegangen. Out in the woods of Steiermark. Also wir sind spazieren gegangen in den Wäldern in der Steiermark. And we were praying. Und wir haben gebetet. And I was anxious about something. Und ich hatte Angst wegen etwas. And I asked God about it. Und ich hatte Gott gefragt, and God said to me, that anxiety, und Gott sagte zu mir, diese Angst is idolatry. Ist Götzendienst. And I didn't even understand it. Und ich hab's nicht einmal verstanden. So explain it to me. I wrote it in my journal. Explain it to me why it's idolatry. Und ich habe zu Gott gesagt, erkläre mir, warum das Götzendienst ist. He says, because you're so focused on it. Und er sagte, weil du so konzentriert drauf bist. It's the center of your life right now. Es ist das Zentrum deines Lebens. I'm not the center, that is. Nicht ich bin dein Zentrum, sondern das. And I wrote in my journal, I repent. Und ich habe in meinem Gebetstagebuch geschrieben, ich kehre um. Please forgive me. Bitte vergib mir. For making that an idol. Dass ich das zu einem Götzen gemacht habe. And you know what? It left. Und es war weg. It just a day or so later and it was gone. It was just like out of my life. Und am nächsten Tag war es weg. Es war wie weggeblasen. And every time it appeared in those next few days, I just said, that's sin, I repent. Und nächstes Mal, immer wieder, wenn es wieder gekommen ist in meinem Leben, habe ich gesagt, ich kehre um. And then it was there. I said, a sin, I repent. Und wenn es wieder gekommen ist, habe ich gesagt, ich habe gesündigt, and again, ich kehre um. And again, and again, and after about 10, 15 times of saying, that sin, I repent. Should we pray for her real quick? Lord, we just pray for Gabi. Have a thank you for Gabi. Her and bless her in Jesus' name. Okay, where is this now? Gerard, ready? Yeah. After about 15 times of it coming back. Nachdem das 15 Mal auf mich zurückgekommen ist. It's like you just keep saying you agree with God. It's dann, wrong. Dann stehst du auf Gottes Seite und sagst, na, das ist nicht in Ordnung. It's sin. Das ist Sünde. It's idolatry. Das ist Götzendienst. And you know what? It didn't come back anymore. Und wisst ihr was? Es ist nicht mehr gekommen. Denial. Verleugnung. Is to not agree with God. Ist eben mit Gott nicht übereinstimmen. About what he says is sin. Ihm nicht recht geben in den Dingen, wo er sagt, dass das Sünde ist. Sin of many sins. Sünde der Sünde. I don't commit adultery. Ja, ich begehe nicht Ehebruch. You do. Doch, tust in du. Your heart. Im Herzen schon. It's easy to see. Und das kann man leicht sehen. No, no, no. Nein, nein, nein. To say that means God is not in the center of your life. Dadurch, dass du das sagst, beweist du, dass Gott nicht im Zentrum deines Lebens ist. You're living in denial. Du lebst eben in Verleugnung. This is the most releasing thing. Und das ist das Allerbefreiendste, that I could understand in my life. In meinem Leben je verstehen kann. This is the way to freedom. Das ist der Weg in die Freiheit. Like we talked about on Sunday. Am Sonntag haben wir es gesagt. If I live in denial, I can't get through the cross. Wenn ich in der Verleugnung lebe, kann ich durchs Kreuz nicht durch. I can never appear on the way of holiness. Ich kann nie erreichen den Weg der Heiligkeit. I will never find myself in God's presence. Ich werde mich nie in der Gegenwart Gottes wiederfinden. And sense that, wow, He is the center of my life. Ja, und dann spüren, dass er wirklich das Zentrum meines and Lebens ist. And He's talking to me. Und er spricht mit mir. And from there, all sin loses its grip. Und da verliert die Sünde ihre Kraft. So, we want to hit the mark. Wir wollen das Ziel treffen. Means that God is in the center. Und das bedeutet, Gott ist in dem Zentrum. And it takes practice. Und das muss man üben. But not a lot of practice. Aber nicht zu viel Just Übung. Constant practice. Sondern eine ständige Übung. Don't believe the lie that oh, it's so late. Glaub nicht an die Lüge, dass es zu spät ist. It's always tomorrow for God. Und morgen ist noch immer Zeit für Gott. No. 5 minutes is going to make all the difference in the world. 5 Minuten machen jetzt den Unterschied aus. You've been working 12 hours anyway. What's 12 hours in 5 minutes? 12 Stunden hast du gearbeitet. Was machen diese 5 Minuten extra noch? 5 Minuten. 5 minutes. 5 Minuten. Sit down. Setz dich. Rest. Raste. Be confident. Sei zuversichtlich. Open the Bible. Öffne die Bibel. And let God speak. Und lass Gott sprechen. Amen. Amen. Let's pray. Beten. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For who you are. Danke, wie du bist. The yoke is easy, the burden's light. Das Joch ist sanft, die Last ist leicht. Thank you that you even want to be the center of our life. Danke, dass du so sehr das Zentrum unseres Lebens sein willst. Thank you for your grace and mercy. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.